England am Ende des 16. Jahrhunderts. Der Theaterdichter Christopher Marlowe wird vom Secret Service der englischen Krone als Agent nach Frankreich geschickt. Man befürchtet katholische Rebellionen gegen England. Marlowe soll unter dem irischen Namen Red Hugh O'Donnell die Stimmung in Paris aushorchen und als Student der Befestigungsarchitektur neue Verteidigungsstrategien der Franzosen erkunden. Aber Marlowe alias O'Donnell berichtet auch von französischen Spitzeln, die offenbar auf ihn angesetzt sind. Schon kurze Zeit später wird er vom französischen Geheimdienst verhört. Man teilt Marlowe mit, dass sein Freund Gérard bereits festgenommen ist und dass man auch ihn selbst nicht schonen wird, wenn er sich nicht bereit erklärt, für Frankreich zu spionieren. Als Doppelagent kehrt er nach England zurück. Geheimagent Marlowe von Dieter Kühn. Dritter und letzter Teil. Tod eines Doppelagenten. Regie Thomas Leutzbach. Christopher Marlowe von Paris nach Dover zurückgekehrt. Wiedergabe der von ihm niedergeschriebenen Rekonstruktion eines Gesprächs vor der Kutschfahrt nach London. Gezeichnet Kühn, Writer. Oho! Ingram Fraser persönlich. Hätte ich nicht mit gerechnet, dass du mich abholst. Und gleich zwei Mann auf dem Kutschbock. Bei so viel Entgegenkommen. Wie wär's, wenn wir unterwegs in Canterbury Halt machen würden? Liegt doch genau auf dem Weg. Ich würde gern mal kurz bei meinen Eltern reinschauen. Nette Idee. Nur vergisst du nach all deinem Paris, dass du offiziell im Tower einsitzt. Ja, da kannst du nicht mal eben rausspringen. Warum glaubst du wohl, haben wir den geschlossenen Wagen angeheuert? Oh, Merde. Aber lass uns wenigstens am Haus vorbeifahren. Ich zeig euch den Weg. Ich steig bestimmt nicht aus, nur einen Blick aufs Haus werfen. Vielleicht kommt gerade jemand von der Familie raus. Monty freut sich schon auf einen heißen Empfang. Wir dürfen ihn nicht warten lassen, also wir sollten so langsam mal einsteigen. Vielleicht schenkst du zuvor aber noch kurz unserem zweiten Kutscher einen Blick. Da muss ich aber genauer hingucken. Was sitzt der so krumm? Warum hat er die Hutkrempe so tief in die Stirn gezogen? Hut gelüftet, Rätsel gelöst. Polly, du bist... Erraten. Wir werden unser Wiedersehen in London noch in Saus und Braus feiern. Jetzt aber müssen wir los. Protokoll der Voruntersuchung im Auftrag des Court of the Star Chamber. Anwesend, sich jedoch im Hintergrund aufhaltend, Sir William Walsingham, begleitet von ranghohem Besucher im Schutz einer venezianischen Maske. Die Verhandlungsführung, auch in diesem Fall, bei David Murray Mountfelton, Monty. Weiter anwesend meine Wenigkeit als Protokollführer, sowie Robert Polly, Charon, als Wahrer der hausinternen Ordnung. Gezeichnet Richard Jeremy Wilkinson. Setzen Sie sich, Marlowe. Jeremy, die Feder gespitzt? Ja. Charon, zu allem bereit? Mhm. Schön. Fangen wir an. Sir, ich gebe meinen entschiedenen Protest zu Protokoll. Gleich nach der Ankunft wurde ich brutal in den Griff genommen und eingesperrt. Was für ein Geist oder Ungeist ist denn hier mittlerweile eingezogen? Worüber hier gesprochen wird und in welchem Stil, das wird an diesem Tisch bestimmt. Wir treten in die Verhandlung ein. Mhm. Und die Herren in der Ecke? Wer ist denn der Maskierte? Sie haben keine weiteren Fragen zu stellen. Sie sind hier, um Fragen zu beantworten. Ich beantworte keine einzige Frage, ehe ich nicht weiß, wer jener Herr ist und warum er diese venezianische Maske trägt. Bevor ich nicht weiß, um wen es sich handelt, sage ich kein Wort. Sage ich kein einziges Wort. Schocken Sie sich nicht so auf, Marlowe. Ich eröffne die Sitzung. Ich will erst wissen, wer dieser Herr da ist. Hockt in der Ecke mit dieser verdammten Maske. Ich hasse solche Masken. Ich hasse Maskenträger. Charon, walte deines Amtes. Also, komm schon. Pass mich nicht an. Au! Er soll loslassen. Er soll mich loslassen. Tust mir weh, Robert. Das ist noch das Mindeste, was er tun kann. Falls Sie sich nicht endlich angemessen aufführen. Damit zum Prozedere. Es handelt sich um ein erstes Verhör im Rahmen der Voruntersuchung. Auch hier müssen wir auf gebührendem Verhalten bestehen. Sonst tritt Charon noch entschiedener in Aktion. auch sogenannten Freunden gegenüber. Sie können den Griff lockern. Ja. Unser spezieller Freund will einen hoffentlich vernünftigen Beitrag leisten. Ich bin unter falschen Vorzeichen hergelockt worden, unter Vortäuschung falscher Tatsachen. Wir mussten eine bewährte Methode anwenden, um sie möglichst rasch hierher zu holen. Damit gleich zum ersten Punkt. Aus Paris wurde gemeldet, Sie hätten am vorigen Jahrestag der Hinrichtung der Stuart einen Umzug in Ihrem Stadtviertel veranstaltet. Sie voran mit einer sogenannten Klagetrommel. Sowas geht über fortgeführte Tarnung im Rahmen der Personenlegende entschieden hinaus. Hier sind Sie uns eine Erklärung schuldig. Also, reden Sie schon. Wieso haben Sie einen Trauerkondukt für die Schottenhure angeführt? Ich kann über diesen Punkt und über meine inneren Beweggründe nicht reden, solange sich einer dieser beiden Herren im Raum befindet. Bei einem von ihnen lassen der dunkle Teint, das schwarze Haar, die schwarze Kleidung bestimmte Rückschlüsse zu, die passend zu einem gewissen Tarnnamen sind. Der andere Herr... Es besteht keinerlei Verpflichtung, Ihnen Näheres über unseren hohen Gast mitzuteilen. Nur dies. Seine Anwesenheit sollte Sie eher dazu ermutigen, sich offen zu äußern. Ja. Da muss ich gleich sagen, dass ich trotz Ihres beruhigenden Zuspruchs die folgende Aussage gern vermeiden würde, aber ich komme um dieses Eingeständnis wohl nicht herum. Monty. Evelyn. Sir Monty. Die Sache ist ganz einfach die. Ich hatte Angst. Die Angst, ich würde mich irgendwie verraten, am ehesten in der Kneipe. Dass ich mich irgendwie verheddere. Und dann hatte ich die Vorstellung, nein, es war eher die Erfahrung, dass ich beobachtet und beschattet wurde. Sir, ich hatte Ihnen diesbezüglich 3-mal Bericht erstattet, aber rechte Hilfe ist mir nicht zuteil geworden. Ihre Anweisung blieb verdammt allgemein. Und so habe ich die Angst weiter ausgebrütet. Das reichte bis in die Träume. Zuweilen bin ich aus dem Schlaf hochgeschreckt, schweißnass, und ich konnte das alles so rasch nicht wieder abschütteln. Wenn ich mich irgendwie verraten hätte, ich wäre völlig verloren gewesen, hunderte Meilen entfernt von England, von London, noch dazu all das Wasser zwischendrein. Wer hätte mir helfen können, falls ich in Not geraten wäre? Glauben Sie mir, ich wünschte mir immer öfter, ich wäre diese Aufgabe endlich los. Aber es wurden ja nun Berichte erwartet, für die musste ich Stoff sammeln, sonst wäre der Faden gekappt worden. Aber dieser Faden blieb. Ja, und so fühlte ich mich in Paris manchmal wie eine Marionette an der Strippe. Und diese Marionette spielte die irische Partie. Damit war ich fast schon ausgeliefert. Eine falsche Regung, ein falscher Satz, ein falsches Wort und die Falle schnappt zu und man könnte mich verschwinden lassen. Spurlos. In so einem Fall wird man meist totgeschlagen, nicht wahr? Ganz einfach totgeschlagen. Ergo musste ich mich absichern. Musste etwas unternehmen, das mich vor zudringlichen Fragen schützte. Ich wollte, dass jeder Zweifel an mir abprallt, keinen Schwachpunkt zeigen und damit keinerlei Ansatzpunkt. So ist mir die Sache mit der Klagetrommel eingefallen. Auf diese Weise habe ich mir Luft verschafft. Luft, die sich leichter atmen ließ. Ich konnte mich in der Rolle des Red Hugh O'Donnell wieder einigermaßen sicher fühlen. Mal ganz abgesehen davon. Über diese Aktionen kam ich mit vielen Menschen ins Gespräch, mit Personen außerhalb der Universität, außerhalb der Kneipe, einfach mit Leuten von der Straße. Deren Äußerungen, vor allem nach dem Klagemarsch, haben mir einiges von dem verraten, was in Herzen und Köpfen vieler Franzosen vorgeht, sobald sie den Namen Maria Stuart hören. Ich habe feststellen müssen, die Wunden sind noch nicht vernarbt. Und damit, Rachegefühle sind lebendig geblieben. Rache an England. Rache an der englischen Königin. Ich wollte alles gründlich machen und damit gut dastehen. Vor Ihnen, Monty, und ich darf Sie jetzt wohl doch mal ansprechen, auch vor Ihnen, Sir Walsingham. Auch an der Anerkennung meines Chefs war mir sehr gelegen. Dass die Zeichnung mit der Riesenmole hierher gelangte, das hat mich mit Stolz erfüllt. Und kürzlich mein Bericht über das Kanonenfloß. Das ist ja nun wirklich eine brandneue Entwicklung. Glauben Sie tatsächlich, Sie hätten uns damit eine fulminante Novität vermittelt? Sir, wir haben nach dem Sieg über die Armada ständig Einzelheiten zu lesen bekommen. Eins der Worte, das in Berichten und Kommentaren wiederholt auftauchte, war Breitseiten. Wenn nach der blutigen Lektion im Ärmelkanal die Spanier sich ebenfalls auf Artillerieschiffe umstellen, wenn demnächst oder irgendwann mal Artillerieschiffe parallel zueinander liegen und sich mit vollen Breitseiten unter Beschuss nehmen aus 2-3 Kanonendecks, das kann bei Freund und Feind nur gleicherweise zum Desaster führen. Hingegen ein Wassergefährt, das keine Breitseite aufweist, auf dem man aber zielsicher feuern kann, das ist doch auf Anhieb eine überzeugende Idee. Bei manchen Ideen fragt man sich, wieso man nicht längst darauf gekommen ist. Dieses Kanonenfloß, Marlow, ist Nonsens. Aber ich habe doch im Holzsäulchen die Zeichnung mitgebracht. Wo ist die eigentlich? Warum liegt die nicht auf dem Tisch hier? Ist abgeheftet. Abgelegt. Ad acta. Ich bestehe aber darauf, dass diese Zeichnung... Sie bestehen auf gar nichts. Auf! Ich beende die Debatte über diese sogenannte Erfindung. Und an Sie, Charon, ergeht die dringliche Bitte. Lassen Sie nicht andauernd die Fingergelenke knacken. Falten Sie die Hände, statt andauernd an den Fingern zu ziehen, bis zum Gehtnichtmehr. Sorry. Und Sie, Marlow? Sie wollten noch was sagen? Man darf nicht einfach über eine so wichtige Meldung hinweggehen. Man sollte einen Experten heranziehen von der Royal Navy. Genau das haben wir gestern Abend getan. Wir haben damit homerisches Gelächter ausgelöst. Wenn so ein Kanonenfloß wirklich praktikabel wäre, hätte die Navy das längst entwickelt und zum Einsatz gebracht. Die Royal Navy hat jedoch mit guten Gründen auf Entwicklung, Erprobung und Einsatz dieser Kuriosität verzichtet. Dieses Kanonenfloß ist eine Schnapsidee. Sowas kann einfach nicht funktionieren. Kurzum, diese Zeichnung ist Spielmaterial, speziell für Sie präpariertes Feindmaterial. Damit kommen wir zum Hauptpunkt. An diese Zeichnung sind Sie nicht mit Ihrer sonst üblichen Methode gekommen. Diese Zeichnung ist Ihnen zugespielt worden. Was soll denn das jetzt heißen? Sind einfache und klare Aussagen neuerdings kommentarbedürftig? Ich habe gesagt, ich wiederhole, die Zeichnung ist Ihnen zugespielt worden. Ich ergänze, um Ihnen so etwas wie Flankenschutz zu gewähren in der neuen Situation. Aber kurzum, es handelt sich um eine originale Fälschung des französischen Geheimdienstes. Sie sind hierher zitiert worden, wenn auch unter anderem Stichwort, weil Sie begonnen haben, mit der Sûreté Générale zu kooperieren. Das ist eine ungeheuerliche Unterstellung. Das ist ungeheuerlich. Als Schriftsteller sollten Sie Ihre Worte sorgsamer wählen. Was Sie da sagen, das stimmt nicht. Das stimmt ganz einfach nicht. Das ist eine Lüge, eine infame Lüge. Ich lasse mir sowas einfach nicht... Auf! Ja, Mitarbeiter Charon kennt genau den Punkt, an dem er eingreifen muss. Er wird Sie noch ein Weilchen im Griff behalten, bis Sie mit einem deutlichen Zeichen zu erkennen geben, dass Sie zur Vernunft gekommen sind. Marlow, Sie sind des schwersten Verbrechens angeklagt, das vor dem Court of the Star Chamber zur Verhandlung kommen kann. Sie haben sich umdrehen lassen, haben die Rolle des Doppelagenten übernommen. Sowas können wir, ja, auf den Tod nicht ausstehen. Nun zappeln Sie nicht so rum. Charon, verstärken Sie den Druck. Halt still. Marlow, wir haben eindeutige Beweise dafür, dass Sie mit dem französischen Geheimdienst in Verbindung getreten sind. Oder in Verbindung getreten wurden. Wie es zu diesem traurigen Ergebnis kam, das kann uns letztlich gleichgültig sein. Sie hätten sich dem Druck schließlich auch durch Flucht entziehen können. Flucht erst mal aufs Land und dann auf Umwegen zurück zu uns. Sie sind jedoch in Paris geblieben, in Ihrer nun doppelten Funktion. Haben sich mit einem Subjekt unter dem Decknamen Guillaume zweimal zu einer sogenannten Billardpartie getroffen. Dabei haben sie gefährlich über die Bande gespielt. Bereits die zweite Partie fand in einem Salon particulier statt. Dabei haben sie den beiden Agenten interne Informationen zugespielt, sozusagen als Einstand. Charon, lass mal locker. Ich weiß nicht, wovon Sie reden. Sie sind heute bemerkenswert begriffsstutzig. Oder bilden Sie sich etwa ein, Sie könnten uns mit simpelsten Leugnungsversuchen kommen? Ihnen ist offenbar noch immer nicht in vollem Ausmaß bewusst, was hier ansteht. Wenn man draußen vom Geheimgericht der Sternkammer hört, setzt das große Zittern ein und Sie plustern sich auf und glauben, Sie könnten frech wegleugnen und kämen auf diese Weise ungeschoren davon. Ich sage noch einmal, mit Betonung, Sie haben den Herren interne Informationen zugespielt. Da wüsste ich aber gern mal, welche Informationen das gewesen sein sollen. Sie sind in der Dialogführung wirklich nicht gut heute. In so einer Verfassung könnten Sie kaum an einem Ihrer Stücke arbeiten, Marlow. Sie haben sich nicht gescheut und nicht geschämt, bei der zweiten Billardpartie eins unserer bestgehüteten Geheimnisse zu verraten. Nämlich, wer hier im Hause der Chef ist. Sie haben den Klarnamen genannt, haben Aufschluss gegeben über seine Ausbildung, haben sogar über seine vormalige Tätigkeit im Jesuitenkolleg von Padua gesprochen. Übrigens ein genialer Ansatz, um unter Vorspiegelung katholischer Konfessionalität an Informationen aus diesen für uns besonders gefährlichen Kreisen zu kommen. Sie haben Ihre Findigkeit an einem falschen Objekt erprobt. Im eigenen Hause herumzuschnüffeln, sowas können wir auf den Tod nicht leiden. Und ich kann es auf den Tod nicht ausstehen, wenn mir etwas in die Schuhe geschoben wird, mit dem ich nichts, aber auch rein gar nichts zu tun habe. Ich protestiere dagegen, dass mir derart Inflammer... Ja, Charon sorgt für Ruhe, sobald es drauf ankommt. Marlow, Sie sind sich der Ungeheuerlichkeit Ihres Verrats, Ihres Landesverrats, offenbar noch immer nicht bewusst. Wenn sich angesichts eines drohenden Religionskrieges oder eher eines angesagten, nur noch nicht offen geführten Religionskrieges zwei Nationen belauern, so werden vorrangig diejenigen Personen observiert, deren Kenntnisse die Entscheidungen ihrer Regierung beeinflussen können. Wie auch immer. Solche Personen will die Gegenseite ausschalten oder will, was noch wirksamer wäre, ihrer habhaft werden. Konsequente Tarnung der Identität ist hiergegen der beste Schutz. Mit dem Verrat des Klarnamens haben sie diesen Schutz durchbrochen. Jetzt kann jederzeit ein französischer Agent auf den Chef angesetzt werden und es wird in einem unerwarteten Moment eine Musketenkugel abgefeuert. Ebenso ist denkbar, dass im Schutz der Dunkelheit eine Bande in unser Land geschleust wird und die entführt Sir Walsingham nach Frankreich, verbringt ihn an einen uns unbekannten Ort. Damit würde für die hohe Geisel eine äußerst unangenehme Zeit beginnen und für den Royal Secret Service ebenfalls. Sie wissen, wie man hierzulande mit Verrätern, erst recht mit Landesverrätern, umgeht. So, Polly, wieder locker lassen. Sie sollten diese kleine Erleichterung nutzen, Marlow, um endlich zu erklären, dass Sie sich aufgrund meiner Ausführungen und Vorhaltungen des Tatbestandes Landesverrat vollauf bewusst geworden sind und dass Sie Ihrem potenziellen Opfer gegenüber Ihr Bedauern ausdrücken. Ich kann nur mit dem Ausdruck des Bedauerns versichern, auch Ihnen gegenüber, Sir Walsingham, dass ich Ihren Klarnamen keineswegs verraten habe. Im Gegenteil, ich habe in Paris zum ersten Mal erfahren, dass Sie es sind, der unseren geheimen Dienst leitet. Vorher habe ich nur Ihren Tarnnamen gekannt. Moore. Ich kann das beschwören, Nick. Ich habe in Paris zum ersten Mal erfahren, dass der Chef unseres Hauses den Namen Walsingham trägt. Wollen Sie sich noch eine Anklage wegen Meineid aufhalsen? Ich kann nur mit vollem Ernst und allem Nachdruck versichern, meine Herren. Ich habe den Namen dort zum ersten Mal erfahren. Ich konnte den also nicht verraten. Wiederholen Sie sich nicht. Das bringt Sie nicht weiter. Wenn sich der Vorwurf wiederholt, muss ich meine Aussage wiederholen. Ich kann Ihnen auf Ehr und Gewissen versichern, dass mir all dies von Guillaume mitgeteilt wurde. Über Sir Walsingham bin ich von denen informiert worden. Offenbar wollte man mich von der Leistungsfähigkeit des französischen Geheimdienstes überzeugen. Was denn? Jeremy, notieren Sie. Jawohl. Gelächter in der Sitzung. Fügen Sie hinzu. Anhaltendes Gelächter. Polly, sorgen Sie dafür, dass meine folgenden Ausführungen nicht unterbrochen werden. Recht so. Marlow, wir haben allen Grund zu sagen, so gut wären die gern, die Hanseln vom französischen Geheimdienst, dass die solche Interne herausfinden. Ist aber keineswegs der Fall. Wir besitzen ja nun auch unsere Erkenntnisse. Die Sûreté ist vorwiegend mit sich selbst beschäftigt. An der Spitze interne Auseinandersetzungen diverser Herren. An der Basis stinkende Selbstzufriedenheit, mangelnde Selbstkritik. Sogenannte Erkenntnisse? Nichts als vage Andeutungen, windige Beschuldigungen. Dem Verdacht folgt stets der Irrtum auf dem Fuße. Der Grundirrtum? Die bringen nur, was die Regierung hören will. Trotzdem hört die Regierung nicht auf sie, modelt sich vielmehr alles so zurecht, wie es als Vorwand für aktuelle Politik gerade nützlich ist. Nein, die sind ganz einfach nicht in der Lage, sich in den Besitz solcher Interna zu bringen. Das ist ein desolater Verein, dem höchstens Teilergebnisse gelingen. Was den arroganten Akteurs drüben als Erfolg erscheinen mochte, nämlich, dass man sie umgedreht hat, das praktizieren wir längst mit anhaltendem Erfolg. Will sagen, und das gebe ich mit höchster Zustimmung kund, wir haben einen französischen Agenten in die Pflicht genommen Von besagtem Doppelagenten sind wir über Ihre Kollaboration informiert worden. Ja. Oh. Sie wollen was sagen? Lass mal locker, Pauli. Man kann mir nicht vorwerfen, ich hätte Landesverrat begangen. Ich bin meinem Land und der Königin gegenüber loyal geblieben. Ich habe keinen Schaden angerichtet, ganz im Gegenteil. Ich habe weiterhin Erkenntnisse gewinnen können, die unserem Land von Nutzen sein dürften. Was ich den Burschen als Gegengabe vermittelt habe, das können die sich an den Hut stecken. Ich habe im sogenannten Guillaume bei einer separaten Billardpartie zugespielt. Unsere militärischen Kräfte im Land wären gebunden, was ja auch ein bisschen stimmt. Zumindest weiß ich das von Surrey. Die nahe Themse ist nun mal eine empfindliche Wasserschlagader. Irgendwas Nachprüfbares muss ja dran sein. Sonst fliegt alles sofort auf. Ich habe in diesem Zusammenhang aber vertuscht, dass diese militärische Präsenz nicht für andere Provinzen gilt. Dass Truppen also durchaus zusammengetrommelt und rasch auf Schiffe verfrachtet werden können. Also generell, dass unser Militär ans Land gebunden ist. Damit habe ich denen einen Bären aufgebunden. Es kann für uns nur förderlich sein, wenn der Gegner derart in die Irre geführt wird. Mit diesem kleinen Schlenker reißen Sie nichts mehr aus dem Feuer, Marlow. Sie sind eindeutig zum Landesverräter geworden. Für solche Erscheinungen öffnet sich nur eine einzige Pforte, The Traitor's Gate. Verräter, die dieses Tor im Tower durchschreiten, beziehungsweise die hier durchgeschleift werden, die kommen nie wieder ans Tageslicht. Und schon gar nicht Verräter, die sich zusätzlich der abscheulichen Sünde der Sodomie schuldig gemacht haben. Und zwar fortgesetzt. Sie wissen, auch darauf steht die Todesstrafe. Und zusätzlich der Einzug des Vermögens. Das ist bei mir aber nicht viel zu holen, Monty. Aber wieso rücken Sie jetzt erst mit dieser Unterstellung heraus? Man war bei uns im Hause über Ihre widernatürlichen Praktiken selbstverständlich informiert. Hat das aber durchgehen lassen, weil dies unter Umständen von Nutzen sein konnte beim Erschließen und Abschöpfen neuer Quellen. Man ist in solchen Belangen halt pragmatisch. In Verbindung jedoch mit einem Kapitalverbrechen lässt sich das nicht mehr hinnehmen. Es könnte für Sie ein Holzpflock bereit liegen, der Ihnen mit kräftigen Hammerschlägen in den Arsch getrieben wird. Sowas übersteht keiner. Das lehrt die Historie. Den mit Ihnen kooperierenden Theatern wird anschließend oder abschließend mitgeteilt, Sie wären in Frankreich bei einer Ihrer notorischen Kneipenquerelen erstochen worden. Das würde anstandslos akzeptiert und Ihre Truppe besetzt die Rolle des kooperierenden Stückeschreibers neu. Sie haben auch in dieser Hinsicht für sich den Schlusspunkt gesetzt. Aber wir wahren die Form. Sie haben trotz alledem die Möglichkeit, ein kurzes Schlusswort zu sprechen. Ich bitte erst um ein Glas Wasser. Das Wasser steht Ihnen doch bis zum Hals, bis zur Unterlippe. Bedienen Sie sich. Ich bitte lediglich um einen Schluck Wasser. Pauli, hol ein Glas. Natürlich. Gemäß der Anweisung, die mir soeben zugesteckt wurde, stelle ich zwischenzeitlich eine persönliche Frage. Warum bist du nicht abgehauen aus Paris? Darauf bist du doch speziell hingewiesen worden bei der Instruktion. Agenten, die auffliegen, verbrannte Agenten, setzen sich ab, und zwar schleunigst. Es war eine Bindung. Eine Bindung, die sich für mich völlig überraschend entwickelt hat. Ich bin 29 Jahre alt, ich hätte sowas nicht mehr erwartet oder erhofft. In diesem, nun also, Bereich ist rasche Ablösung oder Abfolge der Partner, sowas ist, jedenfalls weithin üblich. Entschuldigung, mir fällt das Sprechen etwas schwer, so mit trockenem Mund und überhaupt in dieser Lage. Ich wusste, dass sich der Ami in Gefahr befand, in Lebensgefahr. Das wurde mir auf krasseste Weise klargemacht. Das ist es. Also, diese Erfahrung ist es, die mir den Boden unter den Füßen wegreißt. Bitte schön. Danke, Robert. Ich habe einen richtig trockenen Mund gekriegt. Danke. Vielen Dank. You're very welcome. Fahren Sie fort, Marlow. Meine Herren, ich sehe ja letztlich ein, dass ich nach den Regeln des Royal Secret Service einen Fehler begangen habe. Ein Verbrechen begangen habe, müsste es heißen, ein Kapitalverbrechen. In dieser Form nehmen wir das auch zu Protokoll. Weiter. Wenn hier von einem Verbrechen die Rede ist, muss auch vermerkt werden, dass ich brutal dazu gezwungen worden bin, nach der Geiselnahme des Freundes. Ich steckte ja total in der Klemme. Was mir jetzt zum Vorwurf gemacht wird, dazu habe ich mich nicht freiwillig entschieden, das ist mir mit aller Härte aufgezwungen worden. Und ich will einfach nicht glauben, dass dafür letztlich das Todesurteil verhängt werden soll. Die Befürchtung, wir könnten hier die Todesstrafe verhängen, ist absolut fehl am Platz. Wir sind geheimer Dienst, nicht geheime Polizei. Wir halten uns an Vorgaben und Gesetze, und zwar strikt. Damit Sie klar sehen, wir unterliegen der Kontrolle des Privy Council. Wir handeln einerseits im Auftrag, andererseits in eigener Vollmacht, sind dabei im Einzelnen nicht beweispflichtig. Todesstrafen jedoch können wir nicht verhängen. Du hast also keinerlei Anlass, in mir deinen Henker zu sehen. Das muss ich mal mit allem Nachdruck klarstellen. Trotzdem, ich krieg das jetzt nicht mehr so. Ich bitte um eine Verhandlungspause. Bei all dem, ich muss mich erst zurechtfinden. Ich muss die Gelegenheit haben, nachzudenken. Also wie ich in dieser Lage, dieser wirklich nicht verschuldeten Notlage, wo doch diese Geiselnahme stattgefunden hat, diese brutale Geiselnahme. Ich habe mich ja nicht freiwillig oder aus gewandelter Überzeugung zu dieser Doppelagent... Also ich brauche wirklich ein paar Stündchen. Bitte. Ich schaue in die Runde. Meine Herren? Gut. Dem Antrag wird stattgegeben. Wir schicken dir ein Häppchen aufs Zimmer. Vielleicht findest du dann eher ein passendes Schlusswort. Dann aber Dalli. Die hohen Herren haben schließlich noch anderes zu tun. Pauli, Tür noch. Rekonstruktion des Einspruchs, den Sir Walsingham einlegt im Anschluss an die Vorverhandlung der Sternkammer. Gezeichnet DK. Hören Sie, Monty, diesen Passus in Verbindung mit meinem Namen, das lassen wir besser weg. Jeremy wirkt etwas angeschlagen. Sie übernehmen die Verantwortung. Tilgen, löschen. Legen Sie mir morgen früh zum Abzeichnen die revidierte Reinschrift des Protokolls vor. Wird pünktlich und zuverlässig geschehen, Sir. Das setze ich voraus. Aber ich sehe Ihnen an, Sie warten auf eine Erklärung. Freund Fortunatus wird das sicherlich ebenfalls interessieren. Ich setze Sie davon in Kenntnis, selbstverständlich unter dem Siegel der Vertraulichkeit, dass ich letzthin beim Empfang für die französische Delegation den Kollegen aus Paris kennengelernt habe. Er hat über seinen Adlatus zwei Flaschen Chateau de Berton mitgebracht, die wir in einem stillen Winkel der Residenz komplett geleert haben. Ein beinahe freundschaftliches Gespräch, ohne Masken, versteht sich. Es ging vor allem um unsere gemeinsame Leidenschaft des Angelns. Er an der Seine, ich an der Themse, jeweils oberhalb unserer Städte, versteht sich, bevor sich die Kloaken öffnen. Wir haben, by the way und en passant, auch über unsere Organisationen gesprochen, den inneren Abrieb, möchte ich mal sagen, infolge konkurrierender Eitelkeiten. Bei derartigen Allgemeinheiten ist es selbstverständlich geblieben. Ich will zum Fall Marlowe in diesem Zusammenhang nur anmerken. Die Angaben zu meiner Person können durchaus von oben her durchgesickert sein. Insofern scheint mir die Aussage glaubwürdig. Und was die Zeichnung mit dem sogenannten Kanonenfloß angeht, die sollte man noch mal prüfen. Das Ganze scheint nicht unbedingt aus der Luft gegriffen. Womöglich wollte die Sécurité der welschen Marine einen kleinen Aderlass verpassen. Zu gewissen Animositäten gibt es ja durchaus Parallelen. Unabhängig von möglicher Durchstecherei, das Projekt hat einige Logik. Dem Feind bei eigener Feuerkraft möglichst wenig Fläche zum Beschuss bieten. Auch unter diesem Aspekt, wir sollten diesen Verrat nicht unnötig hochspielen. Und damit, die Herren, gönnen auch Sie sich eine Pause. Wir sehen uns morgen um 10. Das Protokoll wird Ihnen pünktlich vorgelegt, Sir. Und Sie, Jeremy, was gucken Sie so betrübt aus der Wäsche? Wollen Sie eine Jeremiade anstimmen? Zu oft verschrieben? Erregungsbedingte Tintenkleckse im Protokoll? Mr. Mountfelton, Ich kann nur sagen, dieses Raubein hat kein Mitleid verdient. Aber mich bedrückt der Gedanke, dass mit seiner Beseitigung die Fortsetzung eines großen Werkes abrupt beendet würde. So. Sie interessieren sich nebenbei fürs Theater. Nach allem, was man von Kennern hört, sind seine Stücke mit das Beste, was bisher in unserer Sprache hervorgebracht wurde. Bei diesem Mann lässt sich annehmen, dass er weitere Werke von höchstem Rang verfassen würde. Die könnten jetzt eins nach dem anderen im Keim erstickt werden. Fortsetzung der Vorverhandlung im Geheimgericht der Sternkammer. In gleicher Besetzung wie zuvor. Als Beobachter wiederum Sir Walsingham, erneut begleitet von Sir Fortunatus. Weiterhin protokollführend der Unterzeichnende. Richard Jeremy Wilkinson. Sie, Hoher, auch in diesem Forum als Angeklagtem steht Ihnen, wie bereits vermerkt, ein vorläufiges Schlusswort zu. Es wäre nach der gewährten Bedenkzeit angemessen, es mit einem klaren Schuldbekenntnis einzuleiten, das ich zu Protokoll nehmen und der Hauptverhandlung des Court of the Star Chamber zugrunde legen lässt. Moment noch bitte. Über mein ungewolltes Verschulden haben Sie sich hinreichend geäußert. Ich muss aber noch mal betonen, ich habe nicht freiwillig die Front gewechselt. Ich wurde Opfer einer brutalen Aktion. Sie hätten sich, wie bereits hinlänglich betont, dem Zugriff des französischen Dienstes durch vorläufige Flucht entziehen müssen. Sie haben es jedoch unterlassen, mit Blick auf eine gewisse private Beziehung, die übrigens gleichfalls strafwürdig ist. Es gibt also keine Alternative. Sie müssen von der Bildfläche verschwinden. Und wenn das bloß zum Schein geschehe? Ganz neuer Aspekt. Wie sollte sowas bitteschön vor sich gehen? Ich habe in der Zwischenzeit intensiv darüber nachgedacht. Ich könnte mir vorstellen, dass ich untertauche, indem ich offiziell zwar abgemeldet werde, mit einer anderen Personenlegende aber weiterlebe und auf diese Weise meinem Land und meiner Königin weiterhin diene, loyal. Ich könnte mir da folgenden Ablauf vorstellen. Ich bleibe offiziell noch weitere Jahre im Tower. Daran könnte erneut erinnert werden, indem bekannt gemacht wird im Daily Universal Register, ein Gnadengesuch meinerseits wäre von höchster Stelle abgelehnt worden. Auf diese Weise abgeschirmt, würde ich mich nach Irland begeben. Mittlerweile fühle ich mich der Insel fast schon zugehörig. Als Red Hugh O'Donnell dürfte ich allerdings nicht mehr auftreten, da sollte mir eine neue Identität zugeschrieben werden, mit entsprechendem Pass, meinetwegen als Pierre Charlemont. Schließlich wäre es für mich am einfachsten, auch von den Sprachkenntnissen her, wenn ich als Franzose in Irland einreisen würde, etwa in Gestalt eines Münzhändlers. Ein katholischer Händler aus Frankreich würde in Irland kaum Misstrauen erwecken, schon gar nicht in einer abgelegenen Provinz. Und wohin soll es dort gehen? Nur mal theoretisch, rein theoretisch. Mein Ziel wäre der äußerste Westen, etwa die Gegend, aus der ich als O'Donnell stammen soll. Zur Begründung, ich habe in Paris einen Landsmann kennengelernt, der mir privat sehr verbunden, ja, verpflichtet ist. Er hat ein verlockendes Angebot gemacht. Im Lake Malvern gibt es in Ufernähe ein winziges Castle, ein zweistöckiger Wohnturm auf einem Inselchen, das keinen Schritt größer ist als der Grundriss des Turms. Eine Flucht- und Jagdburg, seit einiger Zeit nicht mehr genutzt. Als charakteristisches Detail darf ich erwähnen, dass unter dem Wasserspiegel Trittsteine angelegt sind, die nicht geradenwegs vom Schilfufer zum Turm führen, sondern in einer komplizierten Schritt- und Sprungfolge, die ich mir genau einprägen müsste, falls ich nicht ein Ruderboot benutze. Für unerwünschte Besucher stünde ein Boot hingegen kaum zur Verfügung. Und die vertrackte Reihenfolge der Trittsteine würde sich ihnen nicht erschließen. Ich könnte von diesem Refugium aus gelegentlich zu einem Städtchen namens Sligo reiten, um formell meinem Beruf oder Ruf als Münzhändler nachzukommen, der seinen sehr speziellen Wohnsitz gewählt hat, um seine Schätze sicher unterbringen zu können. In Fortsetzung meiner Verkaufsgespräche könnten sich Erkenntnisse ergeben, die ich dem Secret Service übermitteln würde. Schließlich dürften auch im sehr katholischen Westen Irlands kriegerische Handlungen gegen unser Land geplant werden, zumindest gegen unsere Landsleute, die sich in der Region Dublin niedergelassen haben. Außerdem, ich könnte dort im Westen so etwas wie eine, ja, Küstenwache bilden. Unsere Herren schlachten die Insel ja eher im Osten aus, wo der Abtransport leichter ist. In den Westen hingegen will keiner so recht, das könnte ich dann übernehmen. Der mir in Aussicht gestellte Wohnturm im See befindet sich schließlich in der Nähe des Atlantik. Dort ließe sich leichthin registrieren, wenn spanische Schiffe aufkreuzen. Irland könnte wieder mal zum Hintertürchen werden für eindringende papistische Spanier oder spanische Papisten. Durch meine rechtzeitige Beobachtung und Meldung könnte sowas doch verhindert werden. Ich schätze, von einem Türmchen im See wird man Schiffe auf dem Atlantik wohl kaum zu sehen kriegen. Nein, aber ich könnte Leute finden, die ihre Augen offen halten. Schafhirten auf Küstenhügeln. Fischer, vor allem Fischer. Und Fischerbuben. Hauptsache, die Augen sind klar. Beim Auslegen und Hochziehen der Netze immer mal wieder einen Seitenblick südwärts. Und gegebenenfalls gleich zu mir mit der Meldung und ich gebe sie weiter. Dann würde eine Kurierstaffette auf den Weg geschickt. Noch besser, man lässt eine Brieftaube Richtung Osten flattern. Dorthin, wo die unsrigen auf Einsätze warten. Und gleich ein paar Gewaltmärsche. Der Feind wird gestellt und die Parole lautet wieder mal Squish him in the mud. Und sollte es vorerst doch ruhig bleiben im irischen Westen, falls Sie nicht Münzen nachzählen im Wohnturm. Was wollen Sie die ganze Zeit treiben? Fischerbuben angeln? Ich würde schreiben. Endlich wieder schreiben. Für unsere Bühnen. Ein Stück über Richard den Zweiten. Ein Stück über Edward den Dritten. Nun werden Sie offiziell ja weiter im Tower schmoren. Wie wollen Sie das Stück auf die Bühnen bringen? Über einen Mittelsmann. Der natürlich Provision dafür erhält, dass er seinen Namen hergibt, auch für die Druckausgaben. Interessante Aspekte. Ich frage mich nur, wozu solche Transaktionen? Theoretisch, rein theoretisch. Alles, was ich bisher für den Secret Service geleistet habe, geschah nur mit Blick auf solch eine Zukunft. Deshalb kann meine Antwort ganz einfach auch so lauten. Ich muss weiter fürs Theater schreiben. Auf diesem winzigsten aller bewohnbaren Inselchen wird es von Figuren bald nur so wimmeln. Menschen, die längst verstummt sind. Sie bringe ich dort wieder zum Sprechen. Schattenbeschwörung. Überall wird gestorben, wird gemordet und gemetzelt. Ich aber kann Wunder vollbringen. Wahre Wunder, wenn man mich nur gewähren lässt. Dass Menschen, die lang schon tot sind, dass Menschen, die ich hinzuerfinde, dass sie alle sprechen, was ich schreibe. Und diese meine Sätze werden nicht nur ein einziges Mal gesprochen, im sogenannten Leben, sondern dutzendfach. Und wenn das Stück gut läuft, hundertfach. Und wenn es sehr gut läuft, viel hundertfach. Meine Worte liegen schon bereit in mir, hier unter der Schädeldecke. Es fehlt nur noch die Gelegenheit, die Möglichkeit, sie freizugeben. Lassen Sie mich verschwinden. Ohne, dass man mich um die Ecke bringt, lassen Sie mich mit gefälschtem Pass nach Irland reisen. Ich werde schon meinen Weg zum Lake Melvin finden, zum Wohnturm im Wasser und auf kleinstem Raum. Werden große Werke entstehen. Sinn für die Entwicklung eines Handlungsablaufs lässt sich Ihnen nicht absprechen. Was ja auch, wie Sie bemerkt haben dürften, vom hohen Gast mit Kopfnicken bestätigt wurde, nun erneut bestätigt wird. Auch dies zeigt an, Sie haben Argumente vorgetragen, die bedacht werden müssen, zum Teil aber auch bereits höheren Ortes vorbedacht worden sind. Mit entsprechender, vorher selbstverständlich eingeholter Legitimierung kann ich Sie auf Widerruf wie folgt bescheiden. Bis zur Hauptverhandlung vor dem Geheimgericht erhalten Sie Freigang, selbstverständlich gegen Hinterlegung einer Kaution. Ja, ja. Freigang in doppelter Hinsicht. Für Sie intern als Agent und für Sie extern in Ihrer quasi echten Identität als Theaterautor, der wegen Mord im Tower einsitzt. Zur Kaution, die Sie selbstredend nicht begleichen können, die Zahlung wird freundlicherweise von einer ranghohen Persönlichkeit übernommen. Oh, danke. Aller Voraussicht nach wird eine entsprechende Notiz im Daily Universal Register veröffentlicht. Der zweite Punkt. Sie melden sich, nun quasi unter den Blicken der Öffentlichkeit, an der Pforte des Towers täglich zur Stelle. Mhm. Der Cerberus dort wird rechtzeitig informiert. Oh, ich werde mich pünktlich zur Stelle melden. Ich stehe für alles gerade. Na schön. Und nun erholen Sie sich erstmal ein bisschen. Gehen Sie was trinken mit Ihren Freunden, Fraser und Pauli. Was? Ja, auch mit Pauli. Er befindet sich hiermit nicht mehr im Dienst. Trinken Sie ein, aber trinken Sie nicht über den Durst. Keine neuen Scherereien. Aye, aye, Sir. Ich werde am Humpen auf halber Höhe einen Markierungsstrich anbringen. Oder darf es ein bisschen mehr sein? Gentlemen, Euer Lordschaft. Nun gehen Sie schon, ehe unser Gremium die Entscheidung bereut. Ich lege eine weitere schriftliche Stellungnahme vor zum Fall Marlow. Erarbeitet durch Ressortleiter Mountfelton. Zur Vorlage bestimmt bei Sir Walsingham. J. Punkt. Mitarbeiter Leander, Klarname Christopher Marlow. inkrimierte Person scheint sich von nun an vorrangig der literarischen Profilierung widmen zu wollen. Dies ist nach meiner Einschätzung allerdings nicht auf völlige Wandlung seiner Grundhaltung zurückzuführen, sodass beim Entstehen einer veränderten oder kritischen Situation sowie unter dem möglichen Einfluss feindlicher Kräfte mit einer potenziellen Handlungsbereitschaft im Sinne unserer Gegner gerechnet werden kann. Ausgehend von dieser Einschätzung schlage ich deshalb vor... Entwurf bricht an dieser Stelle ab. Kühn. Bericht zur weiteren Entwicklung im Fall Marlow. Eine Rettungsmöglichkeit eröffnete sich durch das hausinterne Plädoyer des ranghohen Gastes Fortunatus in seiner Eigenschaft als Cousin unseres verehrten Chefs. In seiner Anonymität geschützt durch eine Maske hat er an beiden Verhandlungen als Zuhörer teilgenommen und anschließend ein Konzept entwickelt. Generell wurde auch von ihm akzeptiert, dass hinter Marlows Agententätigkeit ein Schlusspunkt gesetzt werden müsse. Intern jedoch soll man Marlow mit Blick auf seine herausragenden Fähigkeiten als Schriftsteller ein Hintertürchen in eine bessere Zukunft eröffnen. Mit diesem Vorschlag wurde Anteilnahme zur Parteinahme im Namen einer bisher verborgen gehaltenen Kollegialität, denn unter dem Decknamen Fortunatus hat Ihre Lordschaft Gedichte veröffentlicht, hat zudem, vor der Öffentlichkeit vertreten durch Strohmann George Gascoigne, mehrere Theaterstücke auf unsere Bühnen gebracht. Durchweg von Erfolg gekrönte Arbeiten. Getragen von diesen Erfolgen sieht Fortunatus in Marlow weniger einen Konkurrenten als einen Kollegen. Dies bestimmte seine Einstellung wie seinen Vorschlag. Zum Fortunatus-Konzept im Einzelnen. Marlow, dies nun wirklich als Christopher Marlow in seiner Rolle als Freigänger, wird nach Deptford verbracht, zu einem Gasthaus in der Nähe des Hafens. In einem Hinterzimmer der Taverne wird ein Streit vom Zaun gebrochen, der damit endet, dass Marlow zum Schein ermordet wird. Sogleich wird die frische Leiche eines Seemanns, wie sie an den Ufern der Themse wiederholt zu finden sind, notfalls auf Bestellung, durch ein Hinterfenster ins Gasthaus geschmuggelt. Ihr werden Marlows Kleidungsstücke übergestreift, die dergestalt bekleidete Leiche wird auf den Boden gelegt, Gesicht nach unten. Marlow indes verlässt diskret das Gasthaus in den Klamotten des verblichenen Seemanns. Sodann wird, Achtung, unter Umgehung und Ausschluss des Sheriffs von Surrey, ein Mitarbeiter der Polizei gerufen, zwecks Protokollierung. Tunlichst ein Sergeant, der Marlow zuvor nie zu Gesicht bekommen hat, der somit, allein angewiesen auf die Aussagen der Anwesenden, die Identität des Toten als Marlow bestätigen wird, in schriftlicher Form. Der stellvertretende Leichnam wird so rasch wie möglich eingesargt und als Christopher Marlow beerdigt. Zu dieser Zeit wird sich Marlow bereits an Bord eines Frachtseglers mit Kurs auf Genua befinden, in der Tasche ein neuer Pass. Mit dieser Legende ausgestattet, wird Marlow in Venedig oder Umgebung eine neue Existenz aufbauen, etwa als Münzhändler. Auch dies mit geheimer Protektion des Fortunatus. Sobald er sich eingelebt hat, soll Marlow erneut das Schreiben von Schauspielen aufgreifen. Die jeweils folgende Vermittlung an Druckereien und Bühnen wird Fortunatus diskret ausführen oder ausführen lassen. Entgegen diesem Konzept und Votum hat das Geschehen dann allerdings eine unerwartete Wendung, einen unvorhergesehenen Verlauf genommen. Robert Pauly hat dazu einen Bericht verfasst, den ich anschließend und abschließend ins Dossier aufnehme. Es darf nicht verschwiegen werden, dass im Hause Stimmen laut oder eher halblaut wurden, Polys Bericht sei bestellt worden, um den Übergang Marlows in eine wiederum neue Identität abzusichern. Ich will das als Protokollführer und Administrator nicht weiter kommentieren, schließe das Konvolut nunmehr ab. Mit der schriftlichen Stellungnahme, die Mitarbeiter Charon vorgelegt hat. Gezeichnet Richard Jeremy Wilkinson. Da Ingram Fraser zurzeit nicht in der Lage ist, einen Bericht über den Tathergang zu verfassen, übernehme ich, Robert Pauly, diese Aufgabe. Obwohl ich nicht in allen Punkten mit völliger Zuverlässigkeit aussagen kann. Fraser steht unter Schock, hat sich in seinen Wohnsitz geflüchtet, will einen Geistlichen aufsuchen. Er hofft Zuspruch und neue Orientierung. Damit zum Ablauf des Geschehens. Wir, Robert Pauly und Ingram Fraser begleiteten Christopher Marlowe nach dem vorläufigen Abschluss der Vorverhandlung in eine Kneipe in Deptford. Dies mit ausdrücklicher Genehmigung von Mr. Monty. Anfallende Ausgaben wurden großzügig vorgestreckt. Auch wurde von ihm ein bestimmtes Lokal empfohlen. Einen weiteren wichtigen Punkt allerdings ließ er offen. Er hielt Ingram noch im Flur an und sagte, er wisse ja wohl, wie er sich zu verhalten habe. Da dies ein Schlüsselsatz sein könnte, wiederhole ich in direkter Rede, was ich vernommen habe. Du weißt, wie du dich zu verhalten hast. Es hieß nicht, das möchte ich ausdrücklich betonen, ihr wisst, wie ihr euch zu verhalten habt. Die Weisung war eindeutig an Ingram ergangen. Ich erinnere mich noch, wie er umgehend fragte, wie das bitte zu verstehen sei, ob etwa eine bestimmte Person hochgehen solle. Darauf wurde von Mr. Mountfelton lediglich wiederholt, du weißt, wie du dich zu verhalten hast. Ich schaltete mich ein und erkundigte mich, wie Ingram das denn auslegen solle. Wir erhielten keine weitere Auskunft. Mr. Monty verabschiedete sich mit knappem Gruß, verwies auf anstehende Arbeit und verschwand. Dies alles entzog sich der Wahrnehmung von Marlowe. Er war, wie man so sagt, aufgekratzt. Er fühlte sich plötzlich, oder wie er sagte, urplötzlich erleichtert. Mit der vorläufigen Freilassung, wenn auch unter der Auflage täglicher Meldepflicht, hatte er nicht gerechnet. Er schob die glückliche Wendung seiner rhetorischen Begabung zu. Er hatte, wie er sagte, die Schlinge bereits um den Hals gespürt, beziehungsweise den Pflock im Arsch. Auf dem Weg zur Themse ging er nicht nur neben uns her, er tänzelte gleichsam. Raus aus der Falle. Raus aus der Falle. Ich bin raus aus der Falle. Einer der Ausrufe, die sich wiederholten. Auf hauseigenem Boot sind wir Themse abwärts nach Deptford gefahren. Damit wurden in Marlowe wilde Hoffnungen geweckt. Im dortigen Hafen der Aufbruch in ein anderes Land. Warum sonst Deptford? Deptford. Ja, das bedeutete für ihn Aufbruch. Aufatmen. Tief, tief durchatmen auf dem Fluss. Dem Strom. So befreiend weit. In seinem Überschwang winkte Marlowe jedem Schiff zu. Jedem Boot winkte hinauf zu den Häusern, die sich auf der London Bridge reihen. Winkte sogar hinauf zum dort aufgepfählten Kopf eines Hingerichteten. Und setzte das Winken fort. Winkte jedem der fast zahllosen Kirchtürme nordwärts zu. Winkte hinüber zur Southwark Cathedral, dann zum Rundbau des Theaters der Bankside, glaubte sogleich Theaterluft zu schnuppern, zählte auf, was auch dort in der Requisitenkammer lag, womöglich für seine Stücke. Lanzen und Schilde, Bett und Käfig, Globus und Zepter, Löwenfell und Bärenfell, Tennisschläger und Lorbeerbaum, Regenbogen, Höllentor. In seiner fast überschäumenden Laune wäre er am Bug balancierend fast in den Fluss gefallen. Und er sah den Anker schon gelichtet. Also, wozu sonst Deptford? Beinahe tänzelnd betrat er die Taverne, stieß saufende Dockarbeiter in die Rippen, grüßte besoffene Seemänner, Matrosen mit Schulterschlag. Wir bezogen einen separaten Raum. Bier und Gin wurden herangeschafft und Marlowe wiederholte seine Trinksprüche. Der Umtrunk in einer Kneipe von Deptford konnte wirklich nur bedeuten, sein Aufbruch stand bevor. Christopher, Ingram und ich sprachen fleißig dem von Monty spendierten Bier zu, ließen auch die Flasche Gin kreisen, waren bald in bester Stimmung. Für Christopher schien ein Bann gebrochen. Er ging aus sich heraus, stand schließlich auf einem Stuhl, sang eines der Lieder, die zu seinem Repertoire gehören. Cock-a-doodle-doo. Anschließend spielten wir einige Partien Whist. Weil es diesmal nicht um Geld ging, geschah alles in bestem Einvernehmen. Dann aber kippte die Stimmung. Als Marlowe erneut erwähnte, er werde erstmal von der Bildfläche verschwinden und sein Edward-Drama schreiben, da stellte Ingram eine alte Forderung in Rechnung. Nun sei der Zeitpunkt nicht nur näher gekommen, er sei unwiderruflich da. Die Rechnung ist noch offen. 50 Livre. Daraus entwickelte sich eine Auseinandersetzung, die immer hitziger wurde, wozu sicherlich der Alkohol beitrug. Christopher erklärte, er sei im Moment nicht zahlungsfähig. Sobald er wieder über Geld verfüge, werde er den seinerzeit in Paris vorgeschossenen Betrag zurückerstatten. Doch Fraser ließ sich nicht auf einen unbestimmten Zahlungstermin vertrösten. Wenn Christopher abtauche, würde er wohl nie was von dem Geld zu sehen kriegen, das immer noch ausstehe. Nun sei die beste Gelegenheit, das abschließend zu regeln. Falls er das nötige Geld nicht dabei hätte, solle Christopher einen Schuldschein ausstellen. Du kommst hier aus dem Zimmer nicht raus, ehe das geregelt ist. Einer der Sätze, die sich wiederholten. Er schien immer mehr in Zorn zu geraten. So sehe ich mich denn auch nicht in der Lage, verlässliche Aussagen über den unmittelbaren oder mittelbaren Anlass der Tat zu machen. Sprich, ob Ingram aus spontaner Wut, ja im Jähzorn, oder aus kalter Berechnung zugestoßen hat. Wie auch immer. In ständigen Wiederholungen schrie er auf Christopher ein. Du schuldest mir das noch! Verdammt nochmal! Ich bin selbst darauf angewiesen! Du kommst hier nicht raus, ehe das geklärt ist. Und wenn du nicht berappen kannst, schreib einen Zettel, dass du mir die Summe schuldest. Ich werde es mir dann schon holen. Notfalls bei deinen Eltern. Und so ging es weiter. Ingram wollte partout nicht locker lassen. Marlowe schließlich: Scheiß in deinen Hut! Setz ihn auf und geh! Schon ein Doppelschrei. In diesem Schrei der Todesstoß. Um das gleich zu betonen, ich sah das nicht, hörte nur den dumpfen Aufprall des Körpers. Ich muss hier klarstellen, und zwar mit aller Entschiedenheit, dass ich an dieser tödlich endenden Auseinandersetzung nicht beteiligt war. Ich habe also nicht, wie von gewisser Seite behauptet wurde, eingegriffen oder gar mitgemischt. Schon gar nicht habe ich Marlowe gepackt, von hinten her, ihm zugleich den Mund zupressend, auf diese Weise Schreie unterdrückend, hätte es dergestalt Fraser ermöglicht oder erleichtert, den Dolch ins Auge zu stoßen. Schon gar nicht habe ich selbst ihm den Dolch ins Hirn gebohrt. Das alles geht weit an der Realität vorbei. Noch einmal also. Ich war bei jenem Vorgang zwar anwesend, nicht aber daran beteiligt. Der sich rasch steigernde Streit führte zum Übergriff in einem Moment, in dem ich am Fenster zum Hinterhof eine weitere Flasche Gin öffnete, die beiden Streithähne im Rücken. Es muss dabei Fraser zu einer jähen Armbewegung aufwärts gekommen sein, Dolch in der Hand. Und das ging denn ins Auge, ins Rechte. Ich hörte den Doppelschrei, drehte mich um und sah das weit aufgerissene linke Auge. Dieser Todesblick hat sich mir gleichsam eingebrannt. Nur am Rande nahm ich wahr, wie Ingram den Dolch auf den Tisch legte. Dort blieb er auch liegen, wie ein Beweisstück. Wir waren beide erst einmal unfähig zu jeder Form von Äußerung und Handlung. Was Ingram nach einigen Minuten von sich gab, war äußerst wirr, erschien mir zumindest wirr. Auch ich befand mich in einem Zustand größter Verstörung, die noch nicht völlig abgeklungen ist. Wir haben nicht weiter gesprochen. Wir setzten uns ab, nicht ohne beim Verlassen der Kneipe den Wirt aufzufordern, ins Hinterzimmer zu gehen und das Notwendige zu veranlassen. Soweit ich Ingram recht verstanden habe, wollte er sich erst mal ins Gebüsch verkriechen, sich später aber dem Geheimgericht der Sternkammer stellen. In diesem Zusammenhang erkläre ich mich vorab bereit, als Zeuge aufzutreten, falls die Erörterung dieser Angelegenheit nicht niedergeschlagen wird. Ich weise aber jetzt schon darauf hin, dass ich vor den Schranken des Geheimgerichts kaum mehr aussagen kann, als ich in diesem Bericht niederlege und per Bote überbringen lasse. Was mich letztlich zu dieser ausführlichen Stellungnahme bewogen hat, ist der Ausdruck abgrundtiefen Erschreckens in Christophers weit aufgerissenem Auge. Ich habe es sanft geschlossen. Geheimagent Marlowe. Dritter und letzter Teil. Tod eines Doppelagenten von Dieter Kühn. Die Rollen und ihre Darsteller waren Christopher Marlowe, Stefan Kaminski, David Murray Mountfelten, Gerd Warmeling, Richard Jeremy Wilkinson, Fabian Hinrichs, Ingram Secretary Fraser, Christian Körner, Robert Charon Pauley, Juan Carlos Lopez. Writer: Dieter Kühn. Sir William Walsingham, Rainer Delventhal. Technische Realisation: Rike Wiebelitz und Janette Wirz-Fabian. Regieassistenz: Laura Fleischer. Regie: Thomas Leutzbach.